ist mein Schäflein, das ich liebe, das sich so weit von mir verirrt und selbst aus eigner Schuld verwirrt. Darum ich mich so sehr betrübe. Wisst ihr's, ihr Auen und ihr Hirten, so sagt mir's eurem Schöpfer an. Ich will sehen, ob ich's kann erwecken und retten von der Zorn verdienet hat. Freilich muss ich es bekennen, Ursach hast du, sehr zu brennen. Doch du wollest jetzt allein Vater und nicht Richter sein. Steh ich bei meinem Gott in unverrückten Gnaden, so kann mir keine Not an meiner Seele schaden. Kommt gleich ein Unfall hier, weiß ich, dass dir ihn sendet, dir ihn zu sagen.